Und die Aufnahme läuft. Und ich fange an mit einem kleinen Vorwort, einem Prolog, mit einem Text von einem gewissen Andreas Scheu, der ist schon ein bisschen älter, der ist noch aus dem 19. Jahrhundert. Wohin, o Mensch, dein Auge sieht? Oder die Arbeit. Wohin, o Mensch, dein Auge sieht, so weit auf reich bebauten Fluren, der goldene Strahl der Sonne glüht, schaust du der Arbeit Segensspuren. Sie sät das Korn, sie pflegt die Saat und mäht die Frucht der goldenen Ähren. Sie baut die Mühle wuchtig Rad und liefert Brot, uns zu ernähren. Drum lasst uns ihr Panier entfalten, stets höher, freier soll es wehen. Im Kampf mit feindlichen Gewalten, die Arbeit hoch, sie wird bestehen. Sie schürft das Erz im tiefen Schacht und bringt der üppigen Welt zutage. Sie baut Paläste voller Pracht und zimmert Toten Sarkophage. Der Eisenwege fest Geleis, der Segelschiffe starke Planken, der Arbeit nur gebührt der Preis, nur ihrer Kraft sind sie zu danken. Drum lasst uns ihr Panier entfalten, stets höher, freier soll es wehen, im Kampf mit feindlichen Gewalten. Die Arbeit hoch, sie wird bestehen. Sie zeugt und schafft und hält nicht Rast, indem so viel bequem sich strecken. Sie wirket Seide und Damast, hat Linnen kaum, sich zu bedecken. Sie wölbt den weichen Pfuhl der Lust und ruht unsanft auf hartem Bette. Der eigenen Kraft noch unbewusst trägt sie des Goldes schwere Kette. Doch schon bricht an des Morgens Schimmer, seht ihr das Nachtgewölk vergehen. Die Kette bricht und fällt in Trümmer. Die Arbeit hoch, sie wird bestehen. Es ist auch gut mal mit dem Scheiß, schreien meine Gedanken. Linnen, Seide und Damast, Schiffe, Züge und Palast, Wunder, die Arbeit schafft, erarbeitet mit ihrer Kraft. Es mag schon sein, das ist schon richtig, es fehlt nur eine und die ist wichtig, die Frage nämlich, wozu die ganze Plackerei? Denn was mich stört, wenn mein Ohr dies Jauchzen von der Arbeit hört, ist das Krauchzen derer, die an ihr zugrunde gehen. Die Arbeit hoch? Leck mich im Arsch! In diesem Stil wird's hier nicht weitergehen. Für mich gilt nur das eine, weder Proletariat noch Juppischweine. Dazu der erste Akt. Gegenüber sitzt der Kevin und die Angelique. Jogginghose, Bier in der Hand und die Bäuche dick. Beide haben einen Kinderwagen, doch Arbeit tun sie keine haben. Wie können sie es wagen, doch trotzdem? Der Kevin und die Angelique, die haben uns was zu sagen. Will's nicht? Das ist ein technisches Problem. Vielleicht ist auch der Ton abgedreht. Ja. Ich guck mal. Nö. Ah ja, super, danke. So? Ja. Die Aussage klingt schon irgendwie danach, als wäre sie im 19. Jahrhundert hängen geblieben. Ob sie schon mal Leute getroffen hat, die gerne arbeiten oder solche, die gerne arbeiten würden, aber nicht können, weil sie krank sind? Angelique und Kevin wissen wahrscheinlich auch nicht, dass es sehr befreiend sein kann, die Provinz der Gedanken aufzugeben, den Kopf zu lüften und eine sinnvolle Arbeit zu finden. Das soll manchmal helfen. Das, was ich gerade vorgelesen habe, diese provokative Aussagen waren, das muss ich zugeben, nicht für Kevin und Angelique bestimmt. Auch wenn die beiden wahrscheinlich auch gemeint gewesen wären, hätte die Verfasserin dieser Zeilen von Kevin und Angelique gewusst. Die Aussagen waren nämlich an mich gerichtet, weil die Fragen kamen von einem Menschen, der die Ankündigung zu dieser Veranstaltung auf nebenan.de gelesen hat und sich dann offensichtlich gemüßigt gefühlt hat, diese Zeilen zu schreiben. Und da ich die Arbeit anderer natürlich wertschätze, die sich neben ihrer eigentlichen Arbeit Arbeit machen, beherzige ich den Vorschlag gerne und verlasse mal, das ist jetzt natürlich auch der Fluch und Segen des Autorenprivilegs, die Provinz meiner Gedanken, also die Provinz meiner Gedanken, und erzähle Kevin und Angelique vom fruchtigen Feld sinnvoller Arbeit. Nämlich mit Arbeit über Arbeit, heißt der Text, den ich dazu geschrieben habe. Arbeit ist Arbeit. Arbeit neben der Arbeit, Arbeit nach der Arbeit, Nebenarbeit nach der Arbeit, Nacharbeit neben der Arbeit, neben der Nebenarbeit nach der Nacharbeit, zwischen der Hausarbeit und der Lohnarbeit, Zwischenarbeit zwischen der Arbeit, Arbeit über Arbeit, Arbeit über Arbeit über Arbeit, Arbeit über Arbeit über Arbeit über Arbeit, Arbeit über Arbeit über Arbeit über Arbeit über Arbeit. Im Bett umdrehen ist Arbeit. Liegen bleiben ist Arbeit. Aufstehen ist Arbeit. Kaffee kochen ist Arbeit. Frühstück machen ist Arbeit. Frühstücken ist Arbeit. Zähne putzen ist Arbeit. Duschen ist Arbeit. Abtrocknen ist Arbeit. Anziehen ist Arbeit. Zu Hause bleiben ist Arbeit. Zur Arbeit gehen ist Arbeit. Schuhe anziehen ist Arbeit. Autofahren ist Arbeit. Bahnfahren ist Arbeit. Fahrradfahren ist Arbeit. Arbeiten ist Arbeit. Nicht arbeiten ist Arbeit. Freizeit ist Arbeit. Nichtstun ist Arbeit. Das Hobby ist Arbeit. Lesen ist Arbeit. Schreiben ist Arbeit. Punkrock-Lyrik-Lesungen schreiben ist Arbeit. Punkrock-Lyrik-Lesungen lesen ist Arbeit. Euch vorlesen ist Arbeit. Euch zu mir zuhören auch. Bier trinken hilft, ist aber Arbeit. Und kein Bier trinken ist auch Arbeit, aber auch keine Lösung. Hier sein ist Arbeit. Hier bleiben ist Arbeit. Nach Hause gehen ist Arbeit. Schuhe ausziehen ist Arbeit. Klamotten ausziehen ist Arbeit. Schlafen gehen ist Arbeit. Alles ist Arbeit. Sogar Scheißen ist Arbeit. Und Arbeit ist Scheiße, ruft es aus der Provinz meiner Gedanken. Und jetzt sehe ich jenseits ihrer Schranken, dass ich immer, wo ich stehe, irgendwo, auch immer, irgendwo zur Arbeit gehe. Die Arbeit ist das Elixier, das uns am Leben hält, denn unser Leben ist vermessen nach den Größen der Physik, nach unserer Zeit, nach unserer Kraft. Und deren Produkt ist es, das das Leben schafft. Und vielleicht klingt das jetzt banal, auch noch unseres Lebens Kapital. Wie damals im 19. Jahrhundert, damals wurde es geboren, das Kapital. Es zählen, vermehren und vermessen und damit unser Leben ins Korsett der Arbeit reinzupressen. Ein Leben ohne Arbeit gibt es nicht. Im Kapitalismus deshalb nie. Außer wir wagten eine Utopie, in der wir aufeinander achten, statt nacheinander zu trachten, mit Neid nach Macht und Geld, um zu perpetuieren eine Welt, in der nur Arbeit um ihretwillen zählt. Die Arbeit ist das Elixier, das das am Leben hält, was einst kroch aus einem Loch im Kopf von Leuten, denen Macht und Reichtum mehr bedeuten als ein gutes Leben. Würde es das geben, Mensch, das wäre doch was. Dann machte vielleicht sogar die Arbeit wieder Spaß. Yeah. Oi. Wahrscheinlich ist euch aufgefallen, dass mein Text irgendwie auch mit einem Widerspruch aufgehört hat. Aber ich denke, den muss man aushalten. Denn ein Leben ohne Arbeit, denke ich, gibt es tatsächlich nicht. So wenig es ein gutes Leben auch mit der Arbeit geben kann. Und der Widerspruch lässt sich deshalb auch nicht über die Arbeit lösen, sondern über die Frage, wie wir uns ein gutes Leben vorstellen. Und um am Leben zu bleiben, ist es nötig, etwas dafür zu tun, nämlich schlicht und einfach auch dafür zu arbeiten. Und es ist deshalb auch kein Zufall, dass im Zentrum der politischen Ökonomie die Arbeit steht. Aber ist es wirklich nötig, dass wir uns deshalb zueinander in Konkurrenz setzen, dass wir uns die Arbeitsplätze streitig machen? So schlimm ist es ja nicht. Ist es deshalb nötig, dass wir uns zueinander in Konkurrenz setzen, dass wir uns die Arbeitsplätze streitig machen, weil sie die in Waren geronnenen Werte produzieren, die wir mittels unserer in Geldformen verwandelten Lebenszeit und Arbeitskraft zurückkaufen können? Das sind jetzt rhetorische Fragen. Rhetorische Fragen sind gut, weil sie eigentlich eine verquere Formulierung von Antworten sind, von denen im Allgemeinen vorausgesetzt werden kann, dass sie jeder kennt. Rhetorische Fragen sind aber auch ziemlich schlecht, wenn sie beantwortet werden oder mit Gegenfragen beantwortet. Habt ihr schon mal Menschen getroffen, die gerne arbeiten? Habt ihr schon mal Menschen getroffen, die gerne arbeiten würden, aber nicht können, weil sie krank sind? Um die Gegenfragen auf rhetorische Fragen zu beantworten, ist es tatsächlich gut, die Provinz der eigenen Gedanken zu verlassen. Dann sehe ich zum einen, dass die Misere mit dieser Arbeit im 19. Jahrhundert angefangen hat. Und zurück auf Anfang heißt vielleicht, wenn auch nur mit dem seit 150 Jahren gesammelten Wissen von heute, dass die Art und Weise, wie Arbeit organisiert ist, sehr, sehr nachhaltig ist. Nachhaltig darin, nachhaltig unsere Lebensgrundlagen nachhaltig zu zerstören. Nachhaltig darin, nachhaltig ein soziales Miteinander zu schaffen, das die eigene Position im Gesellschaftsgefüge nicht mehr nach Gottes Gnaden zuweist, sondern nach dem eigenen Vermögen stratifiziert. Hast du nichts, bist du eben selber schuld. Und dass du aber nichts hast, weil alles schon verteilt ist und die Gesellschaft ihre Menschen in Klassen unterteilt hat, weil einige fix genug waren damals, zu sagen, hey, das ist jetzt aber meins, das wird dir dann nämlich nicht gesagt. Stattdessen wird dann die Monstranz der Arbeit vor sich hergetragen als fetischisierter Ausfluss der Religion des Kapitals. Und wenn du nur lange genug als Esel hinter der Karotte an der Angel hinterherläufst, schaffst du es vielleicht, irgendwann in feinstes Porzellan zu kacken. Was du dann aber wahrscheinlich vergessen hast, ist, dass deine Scheiße immer noch stinkt. Heute ist so ein Tag, da vergesse ich es klicken. Dazu ein Text von 100 Kilohertz und das nennt ihr dann Leben. Und das nennt ihr dann Leben, dieses Atmen, Fressen und Funktionieren. Und das nennt ihr dann Leben, dieses immer schon im Gleichschritt marschieren. Und das nennt ihr dann Leben, mit voller Fahrt immer weiter in den Untergang. Und das nennt ihr dann Leben, du bist autoritär, sag mir, wo lang es geht. Und das nennt ihr dann Leben, zwei Bier jeden Abend oder zwei Fingerbreit ins Glas. Und das nennt ihr dann Leben, Fahnen schwenken und grölen für den Spaß. Und das nennt ihr dann Leben, ihr macht immer nur das, was ihr eh schon lange kennt. Und das nennt ihr dann Leben, die Morningshow auf 88.8 FM. Und das nennt ihr dann Leben. The Bachelor of Hearts von Helmut Kohl. Das wollte ich schon immer mal sagen. 16 Semester, alles mal probiert. 8 Jahre lang einfach irgendwas studiert. Sonderpädagogik und Ethnologie. Wirtschaftsethik und Lexikographie. Genug Zeit totgeschlagen wie ein lahmer Gaul. Dumm bist du nicht, nur einfach stinkefaul. Und jetzt brauchst du erstmal Zeit für dich. Hast du auch verdient. Vorbildlich. Einfach mal zu Hause bleiben, ganz allein die Zeit vertreiben. Nur die Seele baumeln lassen, alle anderen Menschen hassen. Nochmal was studieren? Keine Kraft, ja was denn auch? Du hast zu viel geschafft. Linguistik oder Bibliometrie. Den ganzen Scheiß, den brauchst du nie. Einfach mal Mensch sein, Zeit vertreiben ganz allein. Nur mal nach sich selber sehen, mittags in die Kneipe gehen. Arbeit? Warum? Geld kommt auch vom Staat. Sei doch nicht so dumm, der Steuerzahler zahlt. Du hast zu viel geleistet, schau auch mal nach dir. Bachelor of Hearts, Bachelor of Hearts 4. Das kann ich gut sagen mit meinen 36 Hochschulsemestern. Der blanke Hohn von den versauten Stiefkindern. Der Morgen graut, der Tag beginnt, hab keine Lust, heute aufzustehen, um arbeiten zu gehen. Ich höre schon den Meister schreien, beeile dich, du Schwein. Ich dreh mich nochmal auf die Seite und schlafe friedlich ein. Für ein kleines Taschengeld und euren Hungerlohn krieg ich den Arsch nicht aus dem Bett, das ist der blanke Hohn. Am späten Mittag stehe ich auf und putze meine Zähne, meinen Zahn, verzählt. Dann mache ich mir ein Bierchen auf und schalte die Glotze an. Dort sehe ich Proleten mit Kummer und mit Sorgen. Ich lach mich kaputt, denn ich denke nicht an morgen. Wohnungsnot und wenig Geld ist Thema 1 in unserer Welt. Doch dafür zu malochen, das habe ich wirklich satt. Die Stütze, die versauf ich und den Rest, den Blech der Staat. Und wenn der vor die Hunde geht, ist mir doch scheißegal. Es war auch der erste Akt und der zweite folgt zugleich. Gegenüber sitzt der Kevin und die Angelique. Jogginghose, Bier in der Hand und die Bäuche dick. Beide haben Kinderwagen, doch Arbeit tun sie keine haben. Aber was sie haben tun, das ist jedes Recht. Denn Arbeit um der Arbeit willen ist, wie ich hoffentlich gesagt haben tu, mindestens genauso schlecht. Warum? Das werden wir gleich sehen, denn da drüben sehe ich schon ein anderes Beispiel stehen. Am Kiosk steht der heiße Andy und zeigt den Boys sein neues Handy. Polyphoner Klingelton, dann mit 20 beruflich Endstation. Anders als dem Kevin und der Angelique sitzt dem heißen Andy sein Job wohl im Genick. Und was hat er davon als größten Lohn? Ein neues Handy mit polyphonem Klingelton. Damit klingelt er heraus aus der tumpen Masse. Der Crazy Frog, der war schon klasse. So klasse wie der heiße Andy mit seinem niegelnagelneuen Handy. Das ist, man sieht, sein ganzer Stolz. Nokia aus Finnland, nicht Nokia aus Holz. Aus Holz, so wie die Klasse im Zug zu seiner Endstation. Daran sitzt er nämlich mit seinen 20 Jahren schon. Deshalb jetzt nochmal für die Andys dieser Welt eine Wiederholung dessen, was ich eigentlich schon gesagt habe, nur vielleicht in anderen schönen Worten. Die Worte sind aus einem mittlerweile klassischen Text aus der anarchistisch-utopistischen Kanon. Und vielleicht stand der Text auch Pate für meinen Text von vorher. Aber das ist dann wohl in der Provinz meiner Gedanken, verschollen gegangen. Den Text, den ich meine, ist Bolo Bolo vom PM. Und der verschwindet wohl hoffentlich erst in der Provinz meiner Gedanken, wenn er so ist, wie er die Welt beschreibt. Ist ein geraffter Auszug aus dem Buch. Das wird so der längste Abschnitt. Mal gucken, ob er funktioniert. Das Monster, das wir aufgezogen haben und das diesen Planeten beherrscht, heißt planetare Arbeitsmaschine. Wenn wir unser Raumschiff, unser Hotel wieder in einen angenehmen Aufenthalt zurückverwandeln möchten, müssen wir uns zuerst mit der planetaren Arbeitsmaschine befassen. Wie schafft es die Maschine, uns unter Kontrolle zu halten? Wie kann sie blockiert und auseinandergenommen werden? Wie können wir sie loswerden, ohne dass sie uns zugleich vernichtet? Die Arbeitsmaschine ist heute von vornherein eine planetare Maschine. Sie frisst Afrika, verdaut Asien und scheißt in Europa. Sie wird geplant und gesteuert durch ein Geflecht von multinationalen Firmen, Banken, Staatsorganen, Brennstoff- und Rohmaterialkreisläufen. Es kursieren viele Illusionen über die Bedeutung von Nationen, Blöcken, erster, zweiter und dritter Welt, Nord und Süd. All das sind nur mehr oder weniger große Räder der gleichen Maschine. Und nationale Unabhängigkeit ist nur eine Fata Morgana, die uns darüber hinwegtäuschen soll. Die planetare Arbeitsmaschine lebt gerade von der Energie, die aus ihren inneren Widersprüchen erzeugt wird. Arbeit gegen Kapital, Privatkapital gegen Staatskapital, Kapitalismus versus Sozialismus, Entwicklung und Unterentwicklung, Elend gegen Verschwendung, Krieg gegen Frieden, Mann oder Frau und so weiter oder und so fort. Die planetare Arbeitsmaschine ist kein hartes, einheitliches Gebilde, sondern sie benutzt Widersprüche, um sich umzuformen, auszudehnen und zu verfeinern. Sie gleicht eher einem biologischen Organismus als einem mechanischen Koloss. Sie braucht durchaus ein gesundes Maß an Widerstand, Unruhe, Provokation und Rebellion. Sie verdaut Gewerkschaften, Linksparteien, Protestbewegungen und demokratische Regimewechsel dort am besten, wo sie stark ist. Die planetare Arbeitsmaschine verkörpert das Wirtschaftsprinzip und sie kann nicht anders. Was ist aber Wirtschaft? Umwandlung menschlicher Energien in Arbeit und Verwandlung von Arbeit in messbare Produkte, das heißt Waren. Damit Menschen arbeitsfähig und daher für die Maschine nutzbar werden, müssen sie aus ihrer natürlichen Umgebung und ihren gesellschaftlichen Bindungen gelöst werden, die dadurch zerstört werden. Arbeit selbst bedeutet so dann, dass du die Kontrolle über bestimmte Portionen deiner Lebenszeit aufgibst, die in eine unpersönliche, zentral gelenkte Zirkulation eingehen. Du brauchst zum Beispiel deine Zeit dazu, irgendeinen Bestandteil zu bauen, der von irgendjemand anderem gekauft wird und zu einem dir unbekannten Zweck verwendet wird. Der Kreislauf dieser anonymen Lebensfetzen wird geregelt gemäß der aufgewendeten Arbeitszeit, deren Maß eine Zahl, das Geld ist. Die Austauschenden kennen sich nicht, haben keine Kontrolle über ihr gemeinsames Produkt, wissen nicht, wofür es eingesetzt wird und woher die Waren kommen, die sie selbst verbrauchen. So wird der Arbeit von dem Gewehr, so wird der Arbeiter von dem Gewehr erschossen, das er geholfen hat, herzustellen. Oder er stirbt an dem Gift, das in seiner Fabrik erzeugt wird. Oder er beklagt sich über den Lärm jener Autobahn, für die er den Beton gemischt hat. Das ist der Mechanismus der Arbeitsmaschine. Die Gesellschaft in isolierte Individuen aufspalten, sie einzeln mit Lohn oder Gewalt erpressen und dann ihre Arbeitszeit gemäß dem eigenen Plan zusammenzusetzen. Wirtschaft bedeutet immer bessere Kontrolle der Maschine über ihre Bestandteile, Vermehrung der Bestandteile und der erzeugten Arbeit. Die planetare Arbeitsmaschine wächst, weil Wachstum ihr Überleben sichert. Ein Wozu braucht sie nicht. Illusionen und Utopien begleiten unsere Sklaverei. Die Zukunft müsste ja besser werden, wenn die Gegenwart so elend war. Sozialistische Reformer versuchen den Arbeitern einzureden, dass die moderne Industriegesellschaft auf lange Sicht mehr Freizeit und Wohlstand, mehr Freiheit und Genüsse bringen würde. Marx meinte, wir würden dann endlich wieder in Ruhe jagen, fischen und dichten können. Aber warum nicht jetzt schon? Dann verlangen sozialistische und kommunistische Politiker aller Schattierungen, von Lenin bis Trotzki, von Castro bis Pol Pot, von uns mehr Opfer und Disziplin, um die neue Gesellschaft aufzubauen. Doch der Sozialismus war nur ein neuer Trick der Arbeitsmaschine, die sich so oft auch dort durchsetzen konnte, wo es an privatem Kapital fehlte. Die Herren des Zentrums hatten sich nur anders verkleidet. Der Arbeitsmaschine ist es egal, ob sie nun von transnationalen Konzernen oder von Staatsbürokratien entwickelt und verwaltet wird. Ein Politbüro ist ihr genauso genehm wie ein Verwaltungsrat. Scheißwelt. Dazu ein kleines Zwischenspiel, das ich genannt habe, das Lied der Arbeit. Ich glaube, da weiß jemand, was kommt. Horch, hört ihr es klingeln oder bilde ich es mir ein? Ach nein, ein Bote war's, der laut geschellt, dass es sowas noch gibt auf dieser Welt. Er hat mir sogar was dagelassen, ich kann es echt kaum fassen. Ein dickes Buch mit seidendünnen Seiten, auf dessen rotem Umschlag steht das Lied der Arbeit. Wie das wohl geht. Die Klickerei vergesse ich heute echt die ganze Zeit. Also, ihr kennt die wahrscheinlich, ne? Ihr könnt auch gerne mitsingen. Ich versuche es jetzt nicht zu singen. Aber tut euch keinen Zwang an. Die Arbeiter von Wien, Fritz Brügel. Wir sind das Bauvolk der kommenden Welt. Wir sind der Sämann, die Saat und das Feld. Wir sind die Schnitter der kommenden Maat. Wir sind die Zukunft und wir sind die Tat. Herren der Fabriken, Herren dieser Welt, ihr Herren dieser Welt. Endlich wird eure Herrschaft gefällt. Wir, die Armee, die die Zukunft erschafft, sprengeln die Fesseln, sprengeln der Fesseln engende Haft. Ich kenne den Text eigentlich auswendig, ne? Das ist echt peinlich. Wie auch die Lüge uns schmähend umkreist, alles besiegend erhebt sich der Geist, Kerker und Eisen zerbricht seine Macht, wenn wir uns ordnen zur letzten Schlacht. So flieg, du flammende, du rote Fahne, voran dem Wege, den wir ziehen. Wir sind der Zukunft getreue Kämpfer. Wir sind die Arbeiter von Wien. Wie gesagt, ihr könnt gerne mitsingen, dann komm ich auch nicht in den Takt, oder wie man das auch immer nennt. Der rote Wedding. Links, ja, danke. Links. Die Trommeln werden berührt. Ich wusste, das wird schwierig. Links. Der rote Wedding marschiert. Hier wird nicht gemeckert, hier gibt's Dampf. Denn was wir spielen, ist Klassenkampf nach blutiger Melodie. Wir geben dem Feind einen Tritt, den Refrain hebe ich mir für den Schluss auf. Wir geben dem Feind einen kräftigen Tritt. Und was wir spielen, ist Dynamit unterm Hintern der Bourgeoisie. Drohend stehen die Faschisten drüben am Horizont. Proletarier, ihr müsst euch rüsten. Rotfront, links. Ich nehme das auch nur auf, ne? Links. Trotz Zürgiebels Polizei. Links, wir gedenken des 1. Mai, der herrschenden Klasse, blutiges Gesicht, der rote Wedding, vergisst es nicht, und die Schande der SPD. Sie wollen uns das Fell über die Ohren ziehen, doch wir verteidigen das rote Berlin, die Vorhut der roten Armee. Links. Links, wir ziehen den Vorhang auf. Links, jetzt habe ich nicht mitgezählt. Nun nimmt das Spiel seinen Lauf. Das ist ein ernstes Lied. Die Republik ist ein schöner Palast, doch sie steht auf einem dicken Morast von Dummheit und Reaktion. Wir rücken an und wir misten aus und bauen uns ein besseres Haus. Die deutsche Sowjetunion. Roter Wedding, grüße euch Genossen. Haltet die Fäuste bereit. Haltet die roten Reihen geschlossen. Dann, denn unser Tag ist nicht mehr weit. Eins noch. Das Letzte. Ich hab's versprochen. Ich denke mal, das haben ein paar von euch auch in der Schule noch gesungen, würde ich mal sagen. Und jetzt habe ich die Melodie im Kopf, das ist hervorragend. Dem Morgenrot entgegen, ihr Kampfgenossen all, bald siegt ihr aller Wegen, bald weicht der Feinde Wall. Mit Macht heran und haltet Schritt, Arbeiterjugend, will sie mit. Wir sind die junge Garde des Proletariats. Ich wusste, das wird hart, aber der... Wir haben selbst erfahren, die Arbeit Frongewalt. In düsteren Kinderjahren, ihr wurdet früh schon alt. Sie hat an unserem Fuß geklirrt, die Kette, die uns schwerer wird. Wach auf, du junge Garde des Proletariats. Entschuldigung, tut mir leid. Die Arbeit kann uns lehren. Sie lehrt uns die Kraft, den Reichtum zu vermehren, der unsere Arbeit schafft. Nun wird die Kraft von uns erkannt, die starke Waffe unserer Hand. Wir sind die junge Garde des Proletariats. Wir reichen euch die Hände, Genossen all zum Bund. Des Kampfes sei kein Ende, eh nicht im weiten Bund. Rund. Der Arbeit freies Volk gesiegt und jeder Feind am Boden liegt. Vorwärts, du junge Garde des Proletariats. Ja. Da brauche ich einen Zwischenschluck. Das tut mir. Ich muss aber schon sagen, Ich bin ja eigentlich nicht so zimperlich, aber echt jetzt mal. Auf einer Punk-Not-War-Lesung Texte, die einem Militarismus das Maul reden, eine junge Garde als der Zukunft getreuer Kämpfer, die in den Klassenkampf nach blutiger Melodie ziehen und das auch noch als Vorhut der Roten Armee. Ich glaube, bei mir hat's ein bisschen, oder? Liegt das am Alkohol, oder? Ja, kann sein, kann sein. Irgendwie auch Arbeit? Ja, zu viel gesoffen, Punkrock macht blöd, aber so. Aber trotzdem, Punk Not War steht nach wie vor gegen jeden Krieg und gegen jedes Militär. Und das schließt natürlich auch jede Arbeit der Einheitsfront ein, die denkt, auch nur ein Fünkchen Militarismus wäre ein Funken zur Befreiung, ein Funken einer guten Idee. Anstatt eine einheitliche Bewegung gegen die Arbeit zu bilden. Dabei wäre es genau Letzteres, was die Verhältnisse zum Tanzen bringen würde. Und Menschen zum Tanzen zu bringen, ist viel sinnvoller als der Sieg im Volkskrieg gegen das Kapital. Zu und bei Letzterem lässt sich nämlich nicht tanzen. Und wenn ich nicht dazu tanzen kann, ist es auch nicht meine Revolution. Das musste ich schon noch mal klarstellen. Oh, habe ich da die Zahlen vergessen? Jedes Mal. Jedes Mal? Alles über 1993. Okay. Also das Lied heißt auch Nie wieder Arbeit und ist von 2022. 93 war ein gutes Jahr. Aber danke für den Hinweis. Also auf der Präsentation stimmen die Zahlen nicht, aber das Witzige ist, ich habe seit neuestem eine Lesebrille und habe es trotzdem nicht gesehen. Vor keiner Arbeit hat der Staat das Arbeitsamt gesetzt. Mit dem gesellschaftlichen Auftrag dafür zu sorgen, dass alle ihre gesellschaftliche Aufgabe übernehmen. Und dazu wurde sogar Arbeiter beamtet. Um diejenigen zu gängeln, die nicht arbeiten können, um diejenigen zu gängeln, die nicht arbeiten wollen, zum Wohl des öffentlichen Wohles. Denn der Staat lebt schließlich auch von unserer Arbeit und sorgt dafür, dass wir sicher sind, genauso sicher wie unsere Arbeitsplätze, ob wir wollen oder nicht. Zumindest dessen können wir uns sicher sein. Das führt manchmal auch zu skurrilen Erlebnissen, wie dem Folgenden, das ist gleich ein Text auf Bayerisch. Ich lese ihn auch auf Bayerisch. Ja, ich nehme heute alles mit. Das ist Arbeit. Und ich lese den auf Bayerisch, weil ich habe früher mal die Texte, die ich, bayerische Texte oder auch österreichische Texte, auf eine verständliche Sprache übersetzt. Und dann wurde gesagt, ja, lese ich halt mal auf Bayerisch. Und ich sagte, ja, okay, dann lese ich also ab jetzt auf Bayerisch. Und jetzt habt ihr es davon, ne? Und jetzt habe ich, weil das ist jetzt dann tatsächlich Arbeit, noch mehr Arbeit als Arbeiterlieder. Und das wird auch gleich viel, sehr, sehr anstrengend. Und das vor allem für mich und das tut mir auch sehr leid. Aber irgendwie tut es mir auch für euch leid, weil da müsst ihr jetzt einfach durch. Und das ist auch eine Premiere, weil ich hatte noch nie, na Gott verdammt, also mit der Präsentation stimmt heute irgendwas nicht. Die klickt sich nicht von alleine weiter. Ist auch eine Premiere. Es ist nämlich ein Liedl vom Söllner Hans, der ja auch sehr, den ich früher sehr viel gehört habe. Ich weiß nicht, ob er zu meiner Sozialisation beigetragen hat, aber auf jeden Fall mein erstes Konzert vor na, mittlerweile auch über 30 Jahren war bei ihm. Am Eulenspiegelfest an der Ortsspitze in Passau. Das war ein bisschen vor... Da steht 94. Das war 1994. Aber gut. Weiß nicht, ob er es damals gespielt hat. Aber gut. Endlich eine Arbeit von Hans Söllner auf Bayerisch. Das Arbeitsamt hat mir endlich eine Arbeit gesucht. Und wie sie mir die Karten gegeben haben, die Leute haben für ganz schön geflucht. Als Mechaniker bei MAN. Ein anderer darf sich freuen. Jeden Tag um 7 Uhr aufstehen. Das könnte nichts Besonderes sein. Von Heidhausen bis du aussehen, brauche ich mindestens eine Stunde 18 Kilometer einfach. Und das auch noch mitten durch die Stadt. Und für das kriege ich dann monatlich 1.000 auf die Hände. Und wenn du das Benzin und der Brotzeit abziehst, da bleiben da 200, 300 Mark. Und weißt du, was ich tue? Ich fahr heim und fahr mir meine Haare. Ich zieh mir meine Springerstiefeln und meine Leopardenhose an. Ihr versteht das, ne? Ein Ketten rein ins Mai, dass man die Goschen hinterzieht. Und dann schauen wir einmal, ob ich die Arbeit da krieg. Ja, dann schauen wir mal, ob ich die Arbeit krieg. Aber wie sie rausgestellt hat, leider war die Stelle schon weg. Ein anderer war schon vor mir da. Und trotzdem preisen sie es am nächsten Tag drauf wieder. Und zwar in der Zeitung. Und heute muss ich auch nochmal eine ins Arbeitsamt Thalkirchner Straße, wer es nicht weiß, ist in München. Und langsam gängen sie mir auf die Nerven. Mit der Zeit, da kriege ich einen Hass. Leider haben sie heute nichts als Mechaniker, aber das war was für sie. Als Page in 4 Jahreszeiten. Fahren sie doch da gleich einmal hin. Und wenn sie recht freundlich sind und kriechen, können sie das schon zu was bringen. Oh ja, sag ich zu ihm, da kannst mir du ein Liedl da versingen. Und ich fahr heim und fahr mir wieder meine Haare. Ich zieh mir meine Springerstiefeln und meine Zebrahosen an. Ein Ketten rein ins Mai, dass mir Pappen hinterzieht. Und dann schauen wir mal, ob ich die Arbeit krieg. Und diesmal soll ich mich in Schwabing in einem Kleinbetrieb vorstellen. Weil sie da einen im Lager brauchen. 1300 Daten dafür zahlen. Ich bedanke mich noch recht freundlich bei dem Typ, der vor mir sitzt, muss mich furchtbar zusammenreißen, dass ich ihm nicht einen schmier. Und dann fahre ich wieder heim und fahr mir meine Haare und zieh mir meine Springerstiefel und meine Leopardenhose an. Ein Ketten rein ins Mai, dass man mal Goschen hinterzieht und dann werden wir mal schauen, ob ich die Arbeit diesmal krieg. Ich fahr da hin und klopf an den Chef sein Deal. Geh lässig ein und hab's Gefühl, wir hauen's mit dem Hammer auf meinen Schell. Hinterm Schreibtisch sitzt der Punk mit einem lackierten Bürstenschnitt. Seitdem bin ich drunter in Schwabing Lagerist. Ja, seitdem bin ich drunter in Schwabing Lagerist. Tja. Eine andere Variante vom ähnlichen Thema. Auf Hochdeutsch. Wenn jetzt mein R stärker rollt, wisst ihr, an was es liegt. Dienstag früh, 8.20 Uhr, das letzte Bier schmeckt nur noch ranzig. Arbeitsamt hat eingeladen, da sind noch echte Kameraden. Hau mir noch einen Clan rein, Prost auf euren Scheißverein. Pförtnerschwein, was gibt's zu glotzen? Um die Zeit muss ich immer kotzen. Etage 5, Team 442, hinter jeder Tür Geschrei. Da ist auch schon mein Vermittler. Der sieht nicht nur aus wie Hitler. Sie sind spät, ich rieche Bier, das muss ich wohl sanktionieren. Wieder meinen Lohn anklagen, diesmal platzt mir echt der Kragen. Er wähnt sich noch in Sicherheit, das tut ihm gleich doppelt leid. Der erste Schlag trifft ihn am Kopf, da greift er noch zum Panikknopf. Der Schreibtischtäter ist kein Held, beantragt auch noch Fersengeld. Ich muss auf meinen Termin bestehen. Bewilligung wird abgelehnt. Sein Bedarf ist voll gedeckt, meiner erst, wenn er verreckt. Der Leistungszeitraum ist nun rum, so schmeckt Existenzminimum. Ist zwar selbst ein armes Schwein, doch keiner muss erbärmter sein. Jetzt sitzen wir im selben Boot. Ich bin arm und er ist tot. Fallmanager, wir bringen euch zu Fall. Deine Birne ist aus Holz, mein Schlagstock aus Metall. Sachbearbeiter, jetzt geht's zur Sache. Meine Leistung ist gekürzt und blutig, meine Rache. Jobcenter, wir bringen euch zur Strecke. Arbeit, mach frei, Hartz, verrecke. Bis jetzt ist es mir hoffentlich gelungen, die Provinz meiner Gedanken zu verlassen und hoffentlich nicht nur zu zeigen, dass Arbeit scheiße ist, sondern vielleicht sogar auch, dass Arbeit auch ein bisschen süchtig machen kann. Süchtig nach sozialem Status, der über sie erarbeitet wird. Und der heiße Andy am Kiosk ist das sichtbare Beispiel. Sein Polyphon-Klingelton ist das hörbare Beispiel. Und wie jede Sucht macht Arbeit süchtig nach mehr Arbeit. Mehr Arbeit, aber in der Regel nicht für die Arbeitenden, sondern für denjenigen, der von der Arbeit lebt. Dafür hat, wie gerade gehört, der Staat als ideeller Gesamtkapitalist ein monströses Instrumentarium an Methoden entwickelt, um sein Recht auf unsere Arbeit durchzusetzen. Dafür hat er ein breites Netz an Folterkammern, Arbeitsämter und Jobcenter geschaffen, in und mit denen er seine unmenschlichen Methoden an Arbeitsunwilligen und Arbeitsunfähigen auslässt. Erfahrungsberichte davon haben wir ja gerade gehört. Was wir aber noch nicht gehört haben, ist, dass es neben dem Recht des Staates auf unsere Arbeit auch unser Recht auf Faulheit gibt. Was ich damit meine, erklärt Paul Lafargue in seinem gleichnamigen Text, Essay, von 1883. Die Einsicht, dass es ein Recht auf Faulheit gibt, ist damit also genauso alt wie die Arbeiterbewegung. Da wieder kurze Auszüge, die sind länger als die vorher. Eine seltsame Sucht beherrscht die Arbeiterklasse aller Länder, in denen die kapitalistische Zivilisation herrscht. Diese Sucht, die Einzel- und Massenelend zur Folge hat, quält die traurige Menschheit seit 2 Jahrhunderten. Diese Sucht ist die Liebe zur Arbeit, die rasende Arbeitssucht, getrieben bis zur Erschöpfung der Lebensenergie des Einzelnen und seiner Nachkommen. Statt gegen diese geistige Verirrung anzukämpfen, haben die Priester, die Ökonomen und die Moralisten die Arbeit heilig gesprochen. In der kapitalistischen Gesellschaft ist die Arbeit die Ursache des geistigen Verkommens und körperlicher Verunstaltung. Die Philosophen des Altertums lehrten die Verachtung der Arbeit, diese Herabwürdigung des freien Menschen. Die Dichter besangen die Faulheit, diese Gabe der Götter. Christus lehrt in der Bergpredigt die Faulheit. Sehet die Lilien auf dem Felde, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, sie spinnen nicht. Und doch sage ich euch, dass Salomo in all seiner Pracht nicht herrlich gekleidet war. Wahrscheinlich wird er deswegen, dieser Herr Christus, morgen zum 2025. Mal ans Kreuz genagelt. Aber Jehova, der bärtige und sauertöpfische Gott, gibt seinen Verehrern das erhabenste Beispiel idealer Faulheit. Nach 6 Tagen Arbeit ruht er auf alle Ewigkeit aus. Das Proletariat, die große Klasse, die alle Produzenten der zivilisierten Nationen umfasst, die Klasse, die, indem sie sich befreit, die Menschheit von der knechtischen Arbeit befreien und aus dem menschlichen Tier ein freies Wesen machen wird. Das Proletariat hat sich, seine Instinkte verleugnend und seine geschichtliche Aufgabe verkennt, von dem Dogma der Arbeit verführen lassen. Hart und schrecklich war seine Züchtigung. Alles individuelle und soziale Elend entstand seiner Leidenschaft für die Arbeit. Wenn die Arbeiterklasse sich das Laster, welches sie beherrscht und ihre Natur herabwürdigt, gründlich aus dem Kopf schlagen und sich in ihrer furchtbaren Kraft erheben wird, nicht um Menschenrechte zu verlangen, die nur die Rechte der kapitalistischen Ausbeutung sind, nicht das Recht der Arbeit zu fordern, das nur das Recht auf Elend ist, sondern ein ehernes Gesetz zu schmieden, das jedermann verbietet, mehr als 3 Stunden pro Tag zu arbeiten, dann wird die alte Erde, zitternd vor Wonne, in ihrem Inneren eine neue Welt sich regen fühlen. Aber wie soll man von einem durch die kapitalistische Moral verdorbenen Proletariat solch einen Entschluss verlangen? Dann war es das noch nicht. Ja, ich kann das auch nachvollziehen. Dritter und letzter Akt. Gegenüber sitzt der Kevin und die Angelique. Jogginghose, Bier in der Hand und die Bäuche dick. Beide haben Kinderwagen, doch eine Arbeit tun sie keine haben. Am Kiosk steht der heiße Andy und zeigt dem Boy sein neues Handy. Polyphoner Klingelton und dann mit 20 beruflich Endstation. Ich hoffe, ihr drei, ihr habt verstanden, was ich heute sagen wollte. Das ist, die Arbeit sollte längst verschwunden sein aus eurem Leben. Dann würde es nicht nur für euch ein besseres Leben geben. Hört also endlich auf, sinnlos euch zu quälen und lasst euch nicht erzählen, ihr hättet ein Problem. Propaganda der Juppischweine. Arbeit hat man besser keine. Wie gut das Leben aussieht dann, das erfahrt ihr, aber nicht erst irgendwann, sondern jetzt zugleich in Form von Texten, die Provinz meiner Gedanken gegen Arbeit einst verhexten. Klassische Band Kapitulation Bonn, nicht so bekannter Text, glaube ich, tödliche Öde. Verbissene Mienen, erstarrte Gesichter, halbtote Augen, versteinerter Blick. Den ersten Tod so lange schon gestorben, ein Bild von rundum vollkommenem Glück. Seit ewig und drei Tagen stets der gleiche Tran. Was wird passieren? Was fangen wir heute an? Eine tödliche Öde überzieht allen Spaß. Wie ein Morast aus grauem Mittelmaß. Noch nicht mal richtig scheiße und schon gar nicht richtig gut. Du fragst, was ich will und in mir wächst die Wut. Wann hast du zuletzt was Unmögliches gedacht? Und wann zuletzt über dich selbst gelacht? Du sollst dich begnügen und bescheiden sein. Du sollst dich an all den kleinen Dingen freuen. Denn für das Große bist du nicht geboren. Das tun eh die anderen. Wir sind nicht auserkoren. Aber ich will die Explosion, will auf alle Barrikaden gehen. Und nicht irgendwann, sondern hier und jetzt. Ich will die Kontrolle verlieren. Dazu passt ein Text von Kontrolle, habe ich mir gedacht. Mein Platz bleibt leer. Von 2021 und der steht auch nicht da. Ich habe den Wecker nicht gehört. Vielleicht ganz leise, doch es hat mich nicht gestört. Mein Schlafgewach behagt mir sehr. Ich glaube, mein Arbeitsplatz bleibt heute leider leer. Mein Platz bleibt leer. Ich habe die Buchung nicht storniert, doch hat die Reise mich dann nicht interessiert. Mein Sitzplatz war schon reserviert, jetzt fahrt halt ohne mich. Mein Platz bleibt leer. In einer Restauration machen die meisten Leute gern mal Station. Sie kommen oft zur gleichen Zeit. Sie kommen gern mal zu viert oder zu dritt oder zu zweit. Die Leute rennen von A nach B und ich begreife es nicht. Ich stehe bei C. Mein Platz bleibt leer. Die letzte Reihe ist noch frei. Mein Platz bleibt leer. Carpe diem von Abbruch. 2015. Früher bin ich zur Schule gegangen, danach mit Freunden abgehangen. Doch die Schule ist lange vorbei, seitdem habe ich frei. Und heute mal zur Ostsee trampen, ja, ich bin dabei. Schwarz am weißen Strande campen, ja, ich bin dabei. Einfach mal nicht an morgen denken, ja, ich bin dabei. Flaschen sammeln und verschenken, ja, ich bin dabei. Bei Partys einfach so einklinken, ja, ich bin dabei. Und von denen das Bier leer trinken, auf jeden Fall, ich bin dabei. Weil am nächsten Morgen muss ich ja nicht früh aufstehen. Am nächsten Morgen ist alles wunderschön. Zu Fuß durch fremde Städte laufen, ja, ich bin dabei. An jeder Kneipe einen saufen, ja, ich bin dabei. In Läden Hausverbote sammeln, naja, gut. Mal mit Freunden irgendwo abgammeln, ja, ich bin dabei. Spießern mal die Meinung geigen, ja, ich bin dabei. Und Faschos mal die Haare schneiden, ja, auf jeden Fall. Muss mal sein, da bin ich auf jeden Fall dabei. Und was du heute kannst erleben, das musst du dir auch heute geben. Drum mach dir nicht um morgen Sorgen, eine Zahnbürste kann ich dir borgen. Scheiß doch mal auf ein Verbot, vielleicht bist du morgen tot. Was ist jetzt die Moral von der Geschichte? Und nochmal zum Schluss eben diese, die Moral von der Geschichte. Lasst euch nichts erzählen, ihr hättet ein Problem. Propaganda der Juppie-Schweine, Arbeit hat man besser keine. Das war das Ende, fast, noch nicht. Ein Lied gibt's noch, dann ist aber wirklich Schicht. Ach Gott, verdammt. Yeah. Schön, dass ihr da wart, dass ihr mir zugehört habt. Dankeschön. Ich würde einfach nochmal die Playlist laufen lassen. Und so vielleicht geht der statt am 1. Mai lieber zum 2. Mai an Sennefelder Platz. Nee. Beiz. Genau, 15 Uhr, Schönhauser Allee, 120 rum ist das. Ne? Nee, 28? 27. Okay. Am Sennefelder Platz. Am Beiz. Ja, das ist ja. Da. Ja. Der Tag der Arbeitslosen, da ist so eine Demo-Kundgebung, die ist regelmäßig, also jeden 2. Mai da, am Tag der Arbeitslosen. Das ist wieder, wie die Arbeit.